Tag nur auf Achse. Jede Nacht im Konzert. Keine Zeit für die Liebe. Und immer spät in meinem Bett. Keine Zeit für Besuche. Keine Zeit für ein Buch. Keine Zeit für die Träume. Jedoch Musik genug. Das ist der Langschläferblues, den jeder mitschlafen muss. Das ist der Langschläferblues, den jeder mitschlafen muss. Einer klingelt um sieben. Einer weckt mich um neun. Zeit zum Schlafen verschieben. Und ich soll mich noch freuen. Das ist der Langschläferblues, den jeder mitschlafen muss. Oh, das ist der Langschläferblues, den jeder mitschlafen muss. Du bist gern gesehen, lass dich nicht draußen stehen. Doch du musst verstehen, bitte weck mich nicht vor zehn. Keine Zeit für das Essen. Keine Zeit für den Sport, keine Zeit für die Liebe, jedoch Musik sofort. Das ist der Langschläferblues, den jeder mitschlafen muss. Das ist der Langschläferblues, den jeder mitschlafen muss. Das ist der Langschläferblues, den jeder mitschlafen muss.